Mitteilung der Akademie für Landesverteidigung der Demokratischen Volksrepublik Korea. Ihr erfolgreichster Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14. Nach der strategischen Entscheidung vom obersten Führer der Partei des Staates und der Armee der Demokratischen Volksrepublik Korea Kim Jong-un, Vorsitzendem der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzendem des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, führten die Wissenschaftler und Techniker der Akademie für Landesverteidigung der DVJK den Testschuss der neu entwickelten interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 erfolgreich durch. Die Rakete wurde am 4. Juli zu C-106 2017 um 9 Uhr morgens im nordwestlichen Gebiet der DVJK gestartet. Sie flog 39 Minuten lang auf der vorgesehenen Flugbahn und erreichte genau das gezielte Wassergebiet auf dem offenen Meer des koreanischen Ostmeers. Der Testschuss erfolgte in einem Maximalhöhenwinkelsystem und gab auf die Sicherheit der Nachbarländer keine negative Wirkung. Die Rakete stieg bis zu 2802 Kilometer hoch und flog dann die 933 Kilometer lange Strecke. Kim Jong-un beobachtete vor Ort den ganzen Verlauf des Testschusses der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 und erklärte feierlich den glänzenden Erfolg des Testschusses. Der auf einmal gelungene Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14, das letzte Ziel für die Vervollkommnung der staatlichen Atomstreitkräfte, ist eine große Demonstration der unbesiegbaren Stärke von Südkorea, die sich nach dem neuen Kurs der großen Partei der Arbeit Koreas auf die parallele Entwicklung der Wirtschaft und der Atomstreitkräfte in einem hohen Tempo entwickelt hat und der grenzenlosen Macht der selbstständigen Rüstungsindustrie sowie ein großes erfreuliches Ereignis in der Geschichte der DVJK, die sich von Jahrhundert zu Jahrhundert um die Schaffung einer mächtigen Wehrkraft bemüht hat. Die DVJK, eine würdevolle Atommacht, die neben den Atomwaffen die stärkste interkontinentale ballistische Rakete besitzt, die den beliebigen Ort der Welt erreichen kann, wird der Bedrohung durch die USA mit Atomkrieg ein für allemal ein Ende setzen und den Frieden und die Sicherheit der koreanischen Halbinsel und der Region zuverlässig verteidigen. Den 4. Juli zu C-106 2017 Pyongyang.